WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, herzlich willkommen. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir ein Thema, ein festes Thema für die ganze Sendung. Und das Thema heißt, der größte Fehler meines Lebens. Was war bisher der größte Fehler eures Lebens? Habt ihr vielleicht den falschen Partner geheiratet, den falschen Beruf ergriffen? Habt ihr euch vielleicht feige verhalten in einem sehr wichtigen, entscheidenden Moment? Seid ihr fremdgegangen und dadurch ist vielleicht eure große Liebe zu Bruch gegangen? Habt ihr ein Unglück verursacht oder vielleicht habt ihr den Lottoschein vergessen abzugeben und hättet dann 6 Richtige gehabt oder 5 Richtige gehabt? Also, der größte Fehler meines Lebens. Was ist euer größter Fehler in eurem Leben bisher gewesen? Wenn ihr mir davon erzählen wollt, dann meldet euch. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute Nacht ist Ingrid. Ingrid ist 61. Guten Morgen, Ingrid. Hallo, Domian. Grüß schön, dich. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. So. Ich habe 1997 800.000 Mark geerbt. Wow. Und heute lebe ich von Hartz IV. Ach du je. Was hast du gemacht? Wie ist das passiert? Ganz viele Fehler. Also ich habe es jetzt nicht irgendwie verplempert für Luxussachen oder so, aber einfach falsche Entscheidungen getroffen. Ich habe mich gleichzeitig von meinem Mann getrennt, als ich das Geld bekommen habe, und war dann sehr großzügig ihm gegenüber. Und habe die Schulden, die wir mit unserer Firma noch hatten, das waren 200.000 Mark, die habe ich übernommen. Okay. Und habe ihm alles überlassen. Also ich habe nur meine persönlichen Dinge genommen und bin gegangen. Nochmal die Frage vorweg, woher kamen diese 800.000 D-Mark? Ja, mein Vater hatte 2 Mietshäuser und wir haben die dann verkauft. Und haben das Geld dann durch 3 geteilt, also meine Schwester, mein Vater verstehe. Und ich. Gut, jetzt waren, jetzt waren 200.000 weg, aber dann blieb ja immer noch eine fette Summe übrig, der man hätte gut leben können wahrscheinlich, wenn es gut angelegt wurde. Mit Sicherheit, ja. Was war denn in diesem, ja, in diesem Management des Geldes dein größter Fehler? Ja, also ich glaube, das war schon ein Fehler, dass ich diese Schulden übernommen habe und eben so großzügig war und ihm auch alle Möbel und so weiter gelassen habe. Ich habe halt dann alles neu kaufen müssen, neues Auto, neue Möbel. Dann waren wieder 150.000 weg. Mhm. Und dann habe ich mir ein Haus gekauft. Mhm. Das habe ich schon zu teuer eingekauft und es war stark renovierungsbedürftig. Die Renovierung hat natürlich viel mehr gekostet, wie geplant war. Mhm. Und dann habe ich es nach 1,5 Jahren wieder verkauft und da habe ich wieder 100.000 verloren. Mhm. Also ich hatte im Grunde nach 3 Jahren ungefähr nur noch 200.000 Mark. Ach du je. Bist du denn dann wenigstens wach geworden und hast dir gesagt, den Rest habe ich dann einfach so nach und nach verbraucht, sage ich jetzt mal. Ne? Aber 200.000 so nach und nach zu verbrauchen, ist ja auch schon eine kleine Kunst, wenn man nicht sich sehr luxuriöse Dinge leistet. Ja, nee, also sehr luxuriös habe ich sicher nicht gelebt, aber ich hatte 2 Hunde und konnte deswegen nicht Vollzeit arbeiten, habe nur halbtags gearbeitet. Achso, ich dachte, du hättest das für die Hunde ausgegeben. Nee, nein, das nein. Nicht, aber ich musste halt jeden Monat immer ein bisschen was dazu schießen. Achso. Und nach wie vielen Jahren war dann nichts mehr da von den 800.000? Vor 5 Jahren. Vor 5 Jahren. Und jetzt? Ich hatte natürlich auch nicht geplant, dass ich ab 50 praktisch keine Arbeit mehr finde. Mhm. Also das Letzte ist dann weggegangen, als ich arbeitslos wurde, konnte ich mich eben noch ein paar Jahre mit dem Rest über Wasser halten. Das heißt, den Rest hast du nicht blind verballert, sondern der ging so peu à peu weg. Du hast dir so zu, letztendlich ein bisschen zu Brot immer geliefert zu dir selbst, zu deinen Einkünften. Ganz genau. Und dann eben die Jahre, wo ich arbeitslos war, musste ich halt voll davon leben. Und da geht es dann natürlich ziemlich schnell weg, ne? So, nun könnte der eine oder andere vielleicht denken, Mann, ich habe damals fast 1 Million bekommen. Ja. Da könnte ich, wenn ich es klug gemacht hätte, mein ganzes Leben gut von leben. Denkst du so? Ja, so denke ich eigentlich schon. Aber was für ein Gefühl hast du denn dabei, wenn du so denkst? Ja, fürchterlich. Fürchterlich? Ja. Also du kannst da nicht deinen Frieden mitmachen? Nein, nein, das kann ich leider nicht. Vielleicht war von dem, wie du es gerade erzählt hast, der Hauskauf das Schlimmste. Ja, ja. Wenn man sich da verkauft, dann kann man ja ganz viel Geld verlieren, wenn man es dann schlecht wieder verkauft. Aber das ist natürlich auch, wenn man plötzlich zu so viel Geld kommt. Ich glaube, den Traum von dem eigenen Haus, den haben die meisten Menschen. Und den will man sich dann irgendwie erfüllen. Es war natürlich auch völlig blöd. Was sollte ich denn alleine mit so einem Haus, ne? Eine schöne Wohnung hätte auch gereicht. Ja, also im Nachhinein denke ich mir, wenn ich mir von diesem Geld hier eine nette Wohnung gekauft hätte, in der ich vielleicht heute noch wohnen könnte. Hättest du keine Mietkosten, das wäre nicht schlecht. Ganz genau. Aber ich hatte gerade so verstanden, dass du vorher nur auch nicht gerade ganz arm warst. Nein, arm waren wir nicht. Wir haben eigentlich, unsere Firma lief sehr gut, also wir haben recht gut verdient. Und aber so ein Handwerksbetrieb, den hatten wir noch nicht so lange, den fängt man natürlich mit Schulden an. Und dadurch waren da halt auch noch Schulden da, ne? Und die habe ich dann halt großzügig übernommen, um es meinem Mann so leicht wie möglich zu machen, ne? Habt ihr gemeinsame Kinder? Nein, wir haben keine Kinder. Ich habe keine Kinder, ne? Und so. Es waren halt die Hunde da und sind natürlich wie Kinder auch an mir hängen geblieben. Und die wollte ich natürlich auch nicht weggeben oder einfach den ganzen Tag alleine lassen. Ich glaube ja, Ingrid, auch wenn einem sowas im Leben passiert ist, muss man irgendwann seinen Frieden damit machen, weil man kann es ja nicht mehr ändern. Ja, ja, sicher, du hast sicher recht. Somit zerstört man ja seine Gegenwart, wenn man endlos darüber grübelt und sich Vorwürfe macht. Man muss es irgendwann abhaken und sagen, okay, das ist halt wirklich sehr doof gelaufen, aber jetzt lebe ich heute und ich mache mir meine Zeit, die ich jetzt habe, dadurch nicht kaputt. Ja, das versuche ich natürlich schon, aber es kommt natürlich schon auch von Seiten der Familie so rüber. Also es bedauert mich niemand, dass ich heute von Hartz IV lebe. Und unterstützt mich natürlich auch keiner. Das heißt, die anderen Schwestern, die ja auch so viel Geld bekommen haben, die haben es besser gemacht? Naja, viel nicht. Die hatte halt das Glück, dass sie einen Mann hatte, der noch Geld verdient hat. Und also arg viel übrig hat sie jetzt auch nicht mehr. Und insofern, also viel. Im Grunde hat sie es nicht besser gemacht. Sie hatte halt nur das Glück, dass sie einen Mann noch hatte, der eben noch dazu verdient hat. Und dadurch hat es ein bisschen länger bei ihr gereicht. Ne? Ihr wart zwei Schwestern oder drei? Zwei Schwestern. Genau. Und mein Vater halt damals noch, aber der ist dann ein paar Jahre später gestorben. Ja. Und der hat seinen Teil auch verbraucht. Also der hat auch sehr gut gelebt. Was hast du also jetzt, da war dann auch nichts mehr übrig. Was hast du jetzt für dich und dein Leben daraus gelernt? Für die Gegenwart und die Zukunft? Tja, im Grunde kann man sagen, nicht. Also natürlich habe ich daraus gelernt, dass wenn man so eine Chance hat, dass man sie besser nutzen soll. Aber das nutzt mir nichts mehr. Weil ich werde nicht nochmal in die Situation kommen, wo ich dann beweisen kann, dass ich diesmal besser mache. Ne? Also insofern... Wie geht es dir denn sonst so, zum Beispiel gesundheitlich? Ja, eben leider nicht so gut. Und das ist mein Hauptproblem im Moment auch, dass ich auch viele Behandlungen nicht machen kann, weil sie nicht bezahlt werden. Ach so, verstehe. Und das ist natürlich auch sehr ungut. Mhm. Also, und von Hartz IV zu leben ist natürlich überhaupt nicht toll, wenn man sein Leben anders verbracht hat. Ja, ich verstehe. Also insofern ist das alles nicht so toll. Und Ingrid, tut mir sehr leid, dass das so gelaufen ist in deinem Leben. Ja. Aber wie gesagt, man kann es nicht mehr ändern. Nee. Und man darf sich nicht endlos zermürben. Da hast du sicher recht, ja. Auf jeden Fall kann ich gut verstehen, dass dir das sofort in den Kopf kam bei unserem heutigen Thema. Natürlich, sofort, wie ich das Thema gehört habe. Ja. Ich danke für deinen Anruf. Ja, wünsche alles dir Gute. Besonders auch gesundheitlich natürlich alles Gute. Ja, danke dir. Auf Wiederhören, Ingrid. Bis dumm, tschüss, ja. Ciao. 0800 220 50 50. Der größte Fehler meines Lebens. Jeder von uns macht Fehler. große Fehler auch. Und was war euer größter Fehler bisher? Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch unter der bekannten Nummer oder unter domian@wdr.de. Hier ist Luisa 30. Guten Morgen, Luisa. Hallo. Hallo. Gott, jetzt bin ich aber aufgeregt. Das vergeht ganz schnell, Luisa. Wenn wir beide erstmal anfangen zu reden, ist das vergessen. Na, ich hoffe das mal. Du hast dich auch zu dem Thema gemeldet. Was ist denn der größte Fehler deines Lebens bisher? Ich hab meine damalige große Liebe betrogen aus Blödsinn. Also ich hätte erwachsener sein sollen. Wie alt warst du? Ich war, oh Gott, wie alt war ich? 21. Mhm. Sie war ein bisschen jünger, aber erwachsener im Kopf als ich tatsächlich. Und sie hat trotz der vielen Probleme, die sie damals hatte, das dann doch alles besser hingekriegt mit der Fernbeziehung und allem. Hast du sie gesagt? Warst du eine lesbische Beziehung? Genau, ja. Wie lange warst du denn mit dieser Frau zusammen überhaupt? 4 Jahre. Ach doch, 4 Jahre. Und wir wollten auch heiraten und so, ja. Ja. Und nach wie vielen Jahren des Zusammenseins hast du sie betrogen? Nach fast 4 Jahren, also kurz vor unserem 4-Jährigen, ja. Was ist denn da passiert genau? Naja, sie hatte halt irgendwie psychische Probleme. Dann hat sie irgendwie versucht, sich umzubringen, weil das alles so schlimm wurde und sie nicht mit keinem drüber reden konnte. Und ich habe sie gefunden und habe halt gesagt, wir kriegen das schon hin. Ich habe sie dann aber doch allein gelassen. Und dann war ich ja auch nicht immer vor Ort, weil wir eine Fernbeziehung hatten und bin dann lieber... Du sagst doch allein gelassen. Das heißt, du hast dich nicht so intensiv um sie gekümmert, wie du es hättest tun sollen und wollen. Genau, also ich hätte das mehr müssen, also nicht mehr kümmern müssen, aber ich konnte das irgendwie nicht und ich hätte mir gewünscht, ich hätte mich mehr kümmern können und bin dann doch lieber bei mir zu Hause irgendwie trinken gegangen, habe dann auch viel Alkohol getrunken und so ist es dann irgendwann passiert, dass ich dann mit jemandem, mit einer Frau mitgegangen bin und die abgeschleppt habe und dachte am nächsten Morgen, boah, wie blöd bist du eigentlich, du müsstest jetzt bei deiner Freundin sein und hast die Scheiße gebaut, ja. Naja. Ja, und dann ist das einmal passiert? Ja, das war nur einmal. Ja. Und hast du es ihr dann schnell gebeichtet? Ich habe es ihr relativ schnell gebeichtet, weil ich dachte, Ehrlichkeit kommt weiter, wie man das so kennt. Und dachte, ich sage ihr das und dann arbeiten wir dran und dann kriegen wir das irgendwie hin. Und das war dann aber nicht so. Ja. Wenn sie damals schon psychisch so angeschlagen war, dass sie sogar einen Selbsttötungsversuch unternommen hat, muss sie das doch dann noch mehr runtergestoßen haben, nachdem sie erfahren hat, dass du fremdgegangen bist. Ja, das hat mich dann auch im Nachhinein noch mehr irgendwie, sage ich mal, so betroffen gemacht, dass ich ihr das noch angetan habe, wo sie ja sowieso schon so Probleme hat. Und das war natürlich für sie schlimm, weil sie dann erst recht dachte, sie ist gar nichts mehr wert und wenn selbst ich irgendwie, sag ich mal, sie in den Arsch trete, so auf gut Deutsch gesagt, Heißt das denn, dass sie dann die Beziehung relativ schnell beendet hat? Naja, erstens ist sie noch bei mir geblieben und hat gesagt, das ist nicht so schlimm und irgendwann hat sie dann gesagt, das ist doch schlimm und dann hat sie sich 3 Wochen fast gar nicht gemeldet und an meinem Geburtstag 2009 hat sie dann gesagt, ich habe seit 2 Wochen jemand kennengelernt, eine neue Frau und brauchte dich nicht mehr und du warst eh nicht für mich da und auf Wiedersehen. So, das war mein Geburtstagsgeschenk, ja. Und danach habt ihr nicht mehr kommuniziert miteinander? Naja, also sie war dann lustigerweise Silvester 2009 zu 2010 in Berlin mit ihrer neuen Freundin. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt auch eine neue Freundin und wir haben dann irgendwie ein ziemlich komisches Silvester zu viert verbracht und eigentlich kaum miteinander reden können, weil... Das ist aber schon bizarr, dass ihr dann zu viert das Silvester verbracht habt, nach so einer Vergangenheit. Ja, natürlich. Aber sie wollte das unbedingt. Sie wollte unbedingt Silvester mit mir zusammen verbringen, weil wir das in der Pärchenzeit noch geplant hatten. Und ihr war das halt irgendwie wichtig. Und irgendwie war mir das auch wichtig. Aber ich habe mir das halt nicht so schlimm vorgestellt mit den neuen Freunden da irgendwie. Und sie sich auch nicht. Und ja. Also das war kein schönes Silvester. Ja, nicht. Also es hätte schöner sein können, ja. Und danach war dann endgültig Schluss? Da war dann Schluss. Da haben wir dann auch nicht mehr kommuniziert. Mhm. Bis Oktober 2010, da ist sie dann nach Berlin gekommen für ein Wochenende, weil ihre neue Freundin nicht das war, was sie dachte, dass sie war. Hat sie dann auch betrogen, ihre neue Freundin. Und ich dachte so, naja gut, zieht sie irgendwie an, anscheinend diese Frauen. Und wir hatten dann ein wunderschönes Wochenende. Ich habe dann meine damalige Freundin auch noch betrogen. Also irgendwie, ja, ne, wie das so ist. Und ich dachte halt, es ist alles möglich und wir würden wieder zusammenkommen. Aber so war es dann halt nicht. Naja. Ja, nicht. Jetzt ist das Ganze ja schon lange her, fast 10 Jahre her. Ja, ja 9 Jahre. Ja, ja 9. Du hast 21, jetzt bist du 30. Denkst du noch oft an diese große Liebe, an diese Frau? Naja, spätestens denke ich öfters an sie, als ich mitgekriegt habe, dass sie im Sommer heiraten wird. Ja. Mhm. Also es tut dann immer noch ein bisschen weh. Ja, schon, weil ich dachte, okay, das hätte ich mit ihr haben können, mhm. aber ich war doof. Aber so wie du es gerade geschildert hast, nur die wenigen Sätze, deutet ja schon darauf hin, dass da vieles nicht so in Ordnung war. Ihr ging es erstmal psychisch sehr schlecht. Genau. Du hast dich auf eine andere Frau eingelassen, obwohl es ihr so schlecht geht. Das heißt, da waren ja schon Irritationen auch zwischen euch gewachsen. Wahrscheinlich schon eine ganze Weile. Wahrscheinlich, ja. Vielleicht war es auch schon allmählich dass es erloschen war, die Liebe, oder fast erloschen war, schon in der Zeit. Kann ja sein. Ja, das kann gut sein. Also, wir hatten halt auch nicht so einen super Start. Also, halt durch die Fernbeziehung und allem. Und ja. Naja. Lehre aus der ganzen Geschichte für dich? Naja, die Lehre ist, ich habe meiner damaligen Freundin nicht erzählt, dass ich sie mit meiner Ex betrogen habe, weil ich dachte nicht, dass mir die Frau, die zwar nicht meine große Liebe ist, aber nicht, dass mir die auch noch wegläuft. Also, ich meine, ja. Ach so, die Lehre ist, dass du jetzt nicht mehr sagst, wenn du fremd gehst, oder wie? Nee, lieber nicht, weil ich ja nicht weiß, was dann passiert. Also das ist jetzt vielleicht keine gute Lehre, aber immerhin. Nee, so ganz gut finde ich ja auch nicht. Bist du denn im Moment in einer Beziehung? Ja, also ich habe ja damals gleich eigentlich jemand Neues kennengelernt, mit der bin ich jetzt auch ewig schon zusammen und so. Und bisher alles unter uns beiden Betschwestern, alles sauber gelaufen? Nee, nicht wirklich. Also wir haben auch gleich von Anfang an gesagt, sie ist nicht meine große Liebe, ich bin nicht ihre große Liebe und die Traumfrauen sind füreinander schon gar nicht. Also das wissen wir. Und warum seid ihr, das ist ja auch kurios. Man sagt sich auch, weißt du, die große Liebe bist du für mich nicht und meine Traumfrau bist du auch nicht. Wieso ist man denn da zusammen? Ja, irgendwie haben wir uns dann doch ineinander verliebt, aber keiner weiß wieso. Also das können wir bis heute nicht erklären. Und das heißt im Klartext, dass sie geht ordentlich fremd und holt sich ihre Traumfrau und du auch? Nö, also sie ist treu und ich bin bis auf den einen Ausdruck auch treu. Ach so. Also, aber es ist alles so nicht mit großer Leidenschaft. Nee, also die einzige Leidenschaft, die wir haben, sind Tiere. Sie mag Tiere, ich mag Tiere und das war's dann auch. Lisa, ich glaube, das ist kein gutes Lebenskonzept für lange. Du bist 30 Jahre alt, Mensch, du bist nicht 70 oder so. Und selbst mit 70 sollte man das nicht machen. Nee, ja. Aber es funktioniert. Also ich meine, ja, es funktioniert schon, aber ich will Feuer in dir hören und sehen, wenn es um Frauen geht. Ich hatte einmal Feuer, das muss reichen. Also aber dann kann ich jetzt auch verstehen, dass das für dich so eine gewichtige Sache ist damals vor 9 Jahren. Ja, natürlich. Ja, jetzt verstehe ich das auch noch mehr. Wenn du jetzt wieder ganz neu groß verliebt wärst, dann wäre das wahrscheinlich mehr verblasst. Ja, natürlich. Und jetzt heiratet sie auch noch. Und das auch noch. Also Lisa, du sollst es noch lange schön haben mit deiner Freundin, aber dennoch wünsche ich dir irgendwas was richtig Leidenschaftliches. Dankeschön, ja. Mal gucken. Was ganz Tolles. Ich würde das noch. Ja, ach, na klar, bin ich sicher. Luisa, danke. Viel Glück und alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. Mein größter Fehler, dazu hat angerufen Sabine. Sabine ist 55. Guten Morgen, Sabine. Ja, hallo. Guten Morgen, lieber Domian. Guten Morgen, Sabine. Ja, ich bin auch ein Nachtfalke geworden aufgrund meiner Schlafstörung. Ja. Und ich muss dir sagen, ich bin ein jahrelanger Fan von dir. Und ich finde es sehr, sehr, sehr schade, dass du am 16. Dezember aufhörst. Am 16. Dezember, genau. So ja, ist es genau. So ist also es. Jede Nacht verfolge ich deine Sendung. Ja, und mein allergrößter Fehler war, dass ich für den Arbeitsplatz meines Mannes, also die Firma, wo er gearbeitet hat, die ist verkauft worden. Mhm. Und er ist übrigens dein Baujahr, 57, dass da er da schon ja 51 war, hat er gesagt, er kriegt keinen neuen Arbeitsplatz und er möchte gern mit der Firma umziehen. Und wir sind aus dem Rheinland, sind wir denn zum Wendland gezogen. Mhm. In den Norden. Ob du das kennst, Lüschow-Dannenberg? Ja, also vom Fernsehen und vom Erzählen. Also persönlich da war ich noch nicht. Also es ist eine sehr schöne Gegend, ja. Das Lüneburger Heide. Mhm. Also da ist eine sehr schöne, saubere Luft und es ist sehr ruhig, auch heute noch. Und es ist alles sehr schön, aber es gibt keinen Karneval, es gibt keine Kultur. Und es ist einfach ein Kulturschock. Wie lange wohnst du jetzt da? Ich habe da gewohnt, anderthalb Jahre. Ich bin jetzt wieder ganz in deiner Nähe. Ah. Düren sagt dir was. Was? Wie? Düren. Düren, natürlich. Nein, sicher, klar. Ja, Düren. Ja, und mein Ex-Mann war ein echter Kölscher Jung. Der war aber mit den Eltern nach Düren gekommen. So, und er hat das da oben auch nicht verkraftet. Mhm. Er ist also auf der Firma gemobbt worden da. Mhm. Das war also eine andere Firma, wie er vorher gewohnt war. So, und ja, und dann ist er ausgerastet, er kam abends nach Hause, hat mich nur beschimpft und ich habe mich dann mehr und mehr zurückgezogen. So, und er hat dann auch Depressionen gehabt, er hat mir dann auch gesagt, er wollte sich aufhängen und er wollte sich die Pulsadern aufschneiden. Mhm. So, und dann hat er eben auf seine Depression hin, hat er die mit Alkohol zugeschüttet. Ach du je. Ja, du hast ja viele Themen über Alkohol, ne? Ja, ja. So, und es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn jemand Frustsaufen macht, mhm. Also an einem Abend ganzen Kasten mhm. Bier. So, die Polizei ging ein und aus, aber die haben mir da auch nicht geholfen. Das war alles in der Zeit im Wendland. Im Wendland, ja, ja, das genau. Hat sich, also wir waren gerade 3 Monate da, wir sind davon erstmal in der Ferienwohnung angekommen, hat in den ganzen Haus, das Haus aufgelöst, alle Möbel weg und. Ja, und so, wenn die Polizei ein- und ausging, heißt das für mich, dass es da richtig Randale gab. War der dir gegenüber gewalttätig, wenn er besoffen war? Ja, das kann man so nennen. Der hat mich 5-mal versucht, nur umzubringen. Ach du lieber Gott. Ja, also der hat mir 2-mal den Kehlkopf eingedrückt. Der hat mich in der Silvesternacht beziehungsweise Neujahrmorgen hat er mich vor einem Auto auf der Lüschauer Straße gestoßen. Da habe ich dann später kurioserweise gewohnt und konnte immer auf die Straße gucken. So, und ja, diesem jungen Mann verdanke ich mein zweites Leben. Also Silvester feiere ich immer mein zweites Leben. Also welchem jungen Mann? Der gebremst hat, oder? Der junge Mann, der im Auto saß und der gebremst hat. Und dein besoffener Mann hat dich bewusst auf die Straße geschubst oder geschleudert, damit du vor das Auto fällst? Ja, der hat mich vor das Auto geschubst und dann war noch der Perverse, der hat die Polizei gerufen und hat gesagt, ich wollte mich umbringen. So, und die Polizei hat ihm gesagt, er soll im Hotel schlafen gehen. Mhm. Ja, und den anderen Tag, ich lag dann flach mit Migräneattacke im Bett, saß er bei mir am Bett und sagte zu mir, Schnuckelchen, muss ich mir Sorgen machen, warum willst du dich denn umbringen? Wusste der gar nicht mehr, was er gemacht hat? Doch, wahrscheinlich schon, aber er war ein abgebrochener Jurist und er wusste ganz genau, wie er aus dem Haus kriegen würde und dass er nicht mit mir teilen musste. Also ich bin heute, wie da eben die Vorredner auch, Hartz-IV-Empfänger und ich habe alles verloren. Also Sabine, dieses ganze Unglück, was du hier schilderst, würdest du sagen, das hat in der Tat mit dem Umzug ins Wendland zu tun? Ja. Weil das euer ganzes Leben hat zusammenbrechen lassen? Ja, er ist nicht belastbar gewesen und er war... Und er hat es an dir ausgelassen dann? Bitte? Und er hat es dann an dir ausgelassen? Ja, und was ich vorher nicht erkannt habe, also er war ein sehr ruhiger, ein introvertierter, ein schüchterner Mann sozusagen, aber er war noch nie verheiratet gewesen, im Gegensatz zu mir. Und er hatte schon eine Lebensgefährtin, da hat er mir erzählt, die hat sich umgebracht. Mhm. Aber heute bin ich felsenfest überzeugt, dass er die auch in den Tod reingetrieben hat. Ach du lieber Gott. Wie lange wart ihr denn, um das mal einzuordnen, bevor ihr dorthin gezogen seid, zusammen gewesen? 13 Jahre. 13 Jahre. Und diese 13 Jahre im Rheinland, die waren okay? Ja, es gab Auf und Ab und es gab Anpassungsschwierigkeiten, wie wir uns kennengelernt haben. Ich war also vorher 8 Jahre alleine. Mein erster Mann, der hat sich mit meiner Freundin verabschiedet, wo ich auch mit Kinder habe. Aber mein zweiter, der war noch Junggeselle und der war jünger als ich. Und ja gut. Der zweite, von dem reden wir jetzt, der zweite Mann. Von dem zweiten. Ja, genau. Also, ja. Aber nicht so dramatisch. Es gab Auf und Abs vorher in den 13 Jahren, aber niemals so eine Dramatik wie im Wendland. Richtig, richtig. Und du sagst heute mein großer... Er war vorher schon mal launisch oder war schon mal verstimmt oder so. War denn schon mal Streit, wie in jeder Ehe. Wie es so geht. So, ja. Jetzt bist du, nach 1,5 Jahren, bist du oder seid ihr beide weggezogen wieder von da? Nein, ich bin geflüchtet. Er ist noch immer da oben. Ach so. Er lebt jetzt da oben in Hitzacker. Wie lange liegt das Ganze denn jetzt zurück? 5 Jahre. Fünf oder sechs Jahre. Noch gar nicht so lange. Ja, aber mein Problem ist, ich habe also jetzt dadurch Depressionen gekriegt. Mhm. Ich habe meine Freunde verloren, angebliche Freunde, die haben mir die Schuld gegeben. Ich hätte ja gemeckert, dass ich keine Möbel hatte. Ich hätte ihn provoziert. Mhm. Und ich bin jetzt in totaler Armut. Und ich habe Albträume, ich habe nachts Flashbacks. Und von dem kriegst du keine Kohle? Nein. Nein. Hast du alles juristisch da ausprobiert, was man probieren kann? Ja, ich habe gekämpft und habe nur verloren. Ach du. Ich hatte eine Namensvetterin als Anwältin, die hieß auch Sabine, habe ich gedacht, ist ein gutes Omen. Und die hat nur zu mir gesagt, ja, selber schuld, sie hätten den Mann ja nicht heiraten brauchen. Ja, das ist eine schöne Hilfe. Ja, nur ich habe auch geheiratet. Meldet der sich manchmal bei dir noch? Nein, nein, wir haben überhaupt keinen Kontakt mehr. Nur der Perverse ist, wie ich weg war von ihm, also in der Gerichtsverhandlung habe ich den erfahren, dass der Hodenkrebs hat, aber ich habe wohl mal über Handy mal getestet, ob er noch lebt, also er lebt leider noch. Du sagst Gerichtsverhandlung, heißt das, dass du ihn angezeigt hast? Ich habe ihn mehrfach angezeigt, aber er sollte auch eine Geldstrafe wegen Körperverletzung zahlen, aber er ist nie verurteilt worden. Wo die Gerichtsverhandlung war, an diesem Tag bin ich dann ins Rheinland gezogen, aber nicht gleich nach Düren, sondern ich musste über einen anderen Ort einreisen, weil man mich in Düren beim Sozialamt nicht aufnehmen wollte. Ich hatte eine Wohnung in Aussicht und. Aber man hat mich weggeschickt und das tut mir heute noch sehr, sehr, sehr weh. Also hast du so eine richtige Odyssee hinter dir? Das kann ich? Du hast so eine richtige harte Zeit hinter dir. Ja. Mhm. Und ich kann es einfach nicht verstehen, wie aus einem liebenvollen Mann auf einmal so ein Monster geworden ist. Du hast ja sicher da von dem Flugzeugabsturz von diesem Andrea Lopez gehört. Ja. Ja, und wie ich das gehört habe, das war ja vorletztes Jahr am 24. März. Da ist mir nur ein Schauder der Rücken runtergefallen und da ist bei mir alles wieder hochgekommen. Weil man sieht es einem psychisch kranken Menschen, den sieht man es nicht an. Man kann ihm vor die Stirn nur schauen und vor allen Dingen mein Ex-Mann, der war schizophren. Der war einen Tag war der freundlich und nett und dann einen anderen Tag war ein Monster. Du sagst gerade Ex-Mann, das heißt, ihr seid jetzt auch geschieden. Ja. Es ist alles getrennt voneinander. Ja, jetzt hast du gerade gesagt, dass du Flashbacks kriegst, dass du schlecht träumst, dass dich das immer wieder beschäftigt. Bist du irgendwann mal in einer Behandlung, Betreuung gewesen wegen dieser Zeit? Ich habe mich bemüht. Ich bemühe mich seit Jahren, seit 2011 etwa, bemühe ich mich, hier in Düren und Umgebung irgendwo eine Therapie zu bekommen. Ich bin auch im... Wie und seit 2000? In der Rheinischen Klinik mal gewesen. Ja. Aufgrund dessen habe ich eine EU-Rente bekommen, aber ich habe nie eine Traumatherapie bekommen. So, jetzt gucken wir mal, wie wir dir helfen können im Hintergrund, liebe Sabine. Der Jürgen, mein Psychologe heute Nacht, ruft dich jetzt mal an. Ich finde, wenn du seit 2011 da Anträge, das kann ich ja gar nicht glauben. Ich glaub's dir schon, klar, aber das ist ja schon skandalös, wenn das so ist. Ja. Wir rufen dich jetzt zurück und du bekommst eine gute Beratung von dem Jürgen, was und wie du es anstellen könntest und solltest, damit du bald in gute Behandlung bekommst. Ja, ich wäre dir unendlich dankbar. Und wie gesagt, nochmal, sehr, sehr schade, dass du aufhörst, obwohl ich es nachvollziehen kann und dir ein neues, schöneres Tagesleben wünschen, ne? Also, ja, ein Tagesleben, so ist es gut formuliert, ja. Das Leben so ist auch sehr schön und für mich sehr erfüllend, was ich hier mache und machen durfte all die Jahre. Übrigens, du warst auch mal, darf ich das noch kurz sagen, du warst auch mal in einer Sendung. Ja. Mit einer Mariella Lenzen. Ja, mit der sehr netten ehemaligen Nonne. Ja, mit der bin ich jetzt befreundet. Ach, das ist schöne Grüße. Bestell ihr schöne die Grüße. Die wohnt bei mir die Ecke. Ach, das ist eine sehr nette Frau. Bestell sehr herzliche Grüße. Und die hat mir erzählt, du würdest sie zur Päpstin werden. Genau, das habe ich dir gesagt. Wenn sie Päpstin werden könnte. Ja, ich habe mir das alles auf YouTube, habe ich mir dann angeguckt. Und ich habe sie so beneidet. Weißt du, Domian, mein größter Wunsch wäre, dich auch mal persönlich kennenlernen zu dürfen. Müssen wir mal gucken, ob ich in der nächsten Zeit nochmal Auftritte vielleicht in der Nähe von Düren habe, dann lasse ich dich das wissen. Ja, okay. Und ich hätte noch gern ein Autogramm. Sehr gerne. Von dir. Wir rufen dich sowieso nochmal an und sagst du deine Anschrift. Ja, alles klar. Alles Gute und von Herzen viel Glück. Mich. Tschüss, Sabine. Ciao. Ciao. 1.31 Uhr, Thema heute Nacht, mein größter Fehler. Was ist euer größter Fehler bisher in eurem Leben? Das müssen gar nicht ältere Leute sein, die schon auf ihr ganzes Leben zurückblicken. Das kann auch ein 18-, 19-Jähriger sagen. Das war bisher der größte Fehler in meinem Leben, den ich gemacht habe. Hier ist Ralf. Ralf ist nicht 18 sondern und auch nicht 19, sondern 52. Guten Morgen, Ralf. Hallo, Domian. Hallo, Ralf. Ich rufe auch zu diesem Thema an. Ich wollte es zwar immer mal machen, aber irgendwie, also ich bin mal wieder untergegangen. Ja. Was war denn dein größter Fehler bisher? Warte, Domian, ich drehe mal eben den Fernseher. Bitte, also, ja. Jetzt bin ich. So, was hast du gesagt? Was war denn bisher dein größter Fehler, Ralf? Mein größter Fehler, dass ich mich mit 51 an HIV angesteckt habe. Ah. Wie ist das passiert? Ja, wie ist das passiert? Also ich war schon immer ein Draufgänger gewesen, habe aber immer versucht aufzupassen. Ist zwar manchmal Fehler unterlaufen, das passiert jeden Mal, da kann sich, glaube ich, keiner von freisprechen. Ja, und dann mit 51 habe ich gedacht, weißt du was, man stirbt ja heute so schnell nicht mehr an HIV oder AIDS. Ja. Ich habe Kollegen, die sind schon, weiß nicht, der eine lebt schon 28 Jahre damit. Und da habe ich gedacht, kannst du mal ein bisschen unvorsichtiger sein. Das hast du tatsächlich gedacht, obwohl du auch sozialisiert bist mit dem Thema HIV. Ja, obwohl ich auch schwul bin, ne? Eben. Ist ja auch davon bekannt. Bin ich jetzt ausgegangen, ja. Mhm. Ja. Ja, und dann habe ich gesagt, das kannst du mal ein bisschen mehr ausleben. Du stirbst heute nicht mehr davon. Heute, wenn ich darüber nachdenke, dann denke ich, weißt du was, wie doof war ich? Wie konnte ich so denken? Allerdings. Weißt du, wenn das junge Leute denken, bin ich schon immer so entsetzt. Aber wenn das Leute so in unserer Generation denken, dann bin ich fast fassungslos. Das heißt, du hast bewusst etwas nachlässiger gewesen und schon ist es passiert. Aber ich leide auch schon seit 9 Jahren an Depressionen. Ich war in einem ganz tiefen Punkt gewesen, wo mir alles egal war. Kannst du das zurückverfolgen, bei welchem Sex du dir das geholt hast? Nein. Nein. Das heißt, du hast sehr viel Geschlechtsverkehr gehabt in der Zeit? Richtig, richtig. Auch anonymen Sex? Ja, das bei Schwulen ist ja hauptsächlich Parkplätze und Saunen, ne? Naja, das ist nicht hauptsächlich bei Schwulen. Es gibt bei Schwulen eine Szene, die macht das. Es gibt auch ganz anders orientierte Schwule, aber egal. Das heißt, da hast du dir das geholt, irgendwo in der Sauna, auf dem Parkplatz oder so. Ja, weil ich hatte dann auch so das Gefühl, ich habe gedacht, ich bin zwar regelmäßig zum Gesundheitsamt gegangen, aber diesmal hatte ich dieses Gefühl, ich habe es. Und wo das Ergebnis war, das war die Welt für mich. Und du hast dann fröhlich ohne Gummi gevögelt. Ist das Wahnsinn. Vor allen Dingen, wenn du in diese Szene gehst, wo du die Menschen gar nicht kennst, wo man wirklich mit allem rechnen muss. Ich kannte ja die Szene. Ich kannte ja die Szene. Gut, aber du kanntest ja nicht die Menschen, die da verkehren und wie die... Ja, heute weiß ich, dass viele HIV-Positive da drin sind. Ne? Ja, das wusstest du vorher bestimmt auch schon. Ja, aber ich habe da nie so drüber nachgedacht. Ich war vorsichtig. So, wie ist es dann rausgekommen bei einer Routineuntersuchung? Ja, ich hatte ein schlechtes Gefühl, wie gesagt. Ich bin zum Gesundheitsamt, habe aber gehofft, dass ich es nicht habe. Und dann sagt sie mit verdrehten Augen, sie haben das. Wie viel Mal hast du denn ungeschützten Sex gehabt? Öfters. Öfters. Also wir reden nicht von einmal, sondern vielleicht von 20 Mal oder 50 Mal. Ja. Wie geht es dir heute, ein Jahr später, gesundheitlich? Beschissen. Warum? Ich kann mit keinem darüber sprechen. Ich habe keinen. Okay, das ist jetzt die seelische Komponente. Wie geht es dir körperlich? Körperlich noch gut. Ich habe es jetzt seit einem Jahr. Also Tabletten wurde ich jetzt erst eingestellt. Mhm. Das heißt, du musst jetzt regelmäßig Medikamente einnehmen? Ja, eine Tablette immer abends. Wie verträgst du die Tabletten? An für sich gut, also muss ich sagen. Aber dennoch? Nur mein größtes Problem sind immer noch die Depressionen. Ich versuche das auch irgendwie zu verdrängen, sage ich jetzt einfach mal. Versuchen weiterzuleben. Es muss ja weitergehen. Sind die Depressionen durch dieses, was da passiert ist, sicher noch verstärkt worden? Richtig. Ja. Du bist in keiner Beziehung? Nein, das macht mich auch kaputt. Wie lange schon nicht mehr? Seit 13 Jahren. Oh, das ist eine lange Zeit. Und ich habe kein Puckeln und ich sehe bestimmt nicht schlecht aus. Wie kommt das? Verkehr wahrscheinlich mit den falschen Leuten. Und es dreht sich alles nur noch bei mir um Sex. Das habe ich gerade schon vermutet, dass du so sexorientiert bist, dass du dich gar nicht mehr auf einen Menschen und auf eine Liebe einlassen kannst. Das kommt noch dazu. Mhm. So, jetzt kommst du mit dem Medikament ganz gut zurecht, aber dennoch ist es für dich ein Drama, dass es passiert ist. Ja. Was machst du gegen deine Depressionen? Nicht viel, oder vielmehr, ich habe versucht, ich mache mein eigenes Mittel, ich war ehrlich beim Klinikum. Ich hole mir immer Gras und eine Flasche Bier da drauf, jeden Tag. Aber ich bin jetzt immer so, das ist jetzt mein Medikament. Ich nehme keine Depressionstabletten mehr, weil da war ich nur noch im Tran. Oder Aufheller haben sie mir verschrieben, möchte ich auch nicht mehr. Wer hat das verschrieben? Meine Ärzte aus dem Klinikum. Klinikum für was? Warst du in der Psychiatrie oder in der inneren Medizin oder wo? Nee, wo ich jetzt die Tabletten gekriegt habe, die ersten, habe ich die Karten offengelegt, ob das überhaupt das Medikament sich verträgt mit dem Gramm. Das heißt, das war wahrscheinlich ein innerer Mediziner, der sich da betreut als HIV-Positiv? Ja, der im Klinikum zuständig ist. Okay, und der hat ja auch diese Psychotabletten verschrieben. Nee, das war vorher ein anderer Arzt. Nur der hat mich gefragt, ob ich noch weiterhin Depressionstabletten nehme. Habe ich gesagt, also ich will nur darauf hinaus, ob du von einem Psychiater behandelt und diagnostiziert wurdest. Den habe ich, aber das sind nur Gesprächspsychiater. Aber Ralf, entschuldige, ich bin kein Arzt, du bist kein Arzt. Aber ich glaube, das weiß jeder Laie, wenn man so schlecht dran ist, sich dann eine Flasche Bier reinzuhauen und Gras zu rauchen, in der Hoffnung, die Depression loszukriegen, ist der pure Wahnsinn, glaube ich. Nee, nicht loszukriegen, aber das auszuhalten. Ist so, dass ich so durch den Alltag komme. Bist du berufstätig? Nein. Nee. Was machst du den ganzen Tag? Nicht hier. Ja. Das Leben geht so an mir vorbei, auf Deutsch gesagt. Warum bist du nicht mehr berufstätig? Ich war ein Leben lang ein Lebenskünstler gewesen. Ach, das heißt, du hast nie gearbeitet, groß? Großartig doch, schon ganz zu Anfang, wo ich noch jung war. Aber dann habe ich immer nur nebenbei gearbeitet. Immer gab es so Gartenarbeiten. Und von was lebst du jetzt? Von Hartz IV. 52, da könnte man eigentlich noch was machen. Ja, haben mir auch schon manche gesagt, aber mein Antrieb ist gestört. Das heißt, da müssten wir erstmal was am Antrieb machen. Ja. Also Ralf, ich empfehle dir wirklich ultra dringend, diesen Kram da sein zu lassen mit dem Gras und mit dem Bier. Ja, ich bin schon am Abdosieren. So, und dir einen Psychiater zu suchen, mit dem du nicht mehr redest, sondern der dich auch gut medikamentös einstellt und mit dir redet. Aber den erstmal finden, ne? Ja, muss man suchen. Wenn man sucht, das findet man auch. Dann muss man vielleicht ein bisschen warten, aber das ist immer noch besser als diese Eigentherapie, von der du gerade gesprochen hast. Ja, das ist mir schon klar. Mein Psychiater habe ich schnell bekommen, weil der ist auch schwul und durch Schwule habe ich den bekommen. Aber wie gesagt... Weißt du, dass du dich jetzt infiziert hast, das ist auch wieder so etwas, da kann man sich jetzt sehr ärgern drüber, dass es passiert ist. Zu Recht auch. Aber das ist jetzt nicht zu verändern. Jetzt muss man daraus das Beste machen. Ich hoffe, dass du dich jetzt schützt, wenn du Sex hast. Ja. Ja? Ja. Wirklich? Ist auch schon nicht passiert. Bitte? Ist auch schon passiert. Ist auch schon passiert, ja. Also Ralf, du musst einfach an dein Leben mit mehr Disziplin herangehen, finde ich. Ja. Du lässt dich völlig hängen. Du lässt dich hängen. Ich schiebe das auch immer auf den Antrieb, aber nur ich kann mich in den Arsch reintreten. Nur du kannst es ja. Deswegen brauchst du erstmal eine gute psychiatrisch-psychotherapeutische Behandlung. Das ist das A und O. Wenn das erstmal gut im Griff ist, sind alle anderen Dinge vielleicht auch für dich leichter zu bewerkstelligen. Ihr habt keine Adressen. Ne? Wir werden jetzt dich auf jeden Fall zurückrufen, mein Psychologe, der Jürgen, und dich da etwas eingehender beraten, okay? Mhm. Kannst du mir eine Autogrammkarte schicken? Gerne, sagst du dem Jürgen gleich deine Anschrift auch noch. Alles klar. So, lieber Ralf, dann wünsche ich dir alles Gute und hoffentlich kommst du bald in gute ärztliche Hände. Ja, das ist schön. Von Herzen viel Glück. Und einen neuen Freund. Ja, natürlich. Alles klar. Danke. Alles Gute, Ralf. Ja, tschüss, danke. Ciao. Tschüss. Hier ist Pia. Pia ist 50. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo, Pia. So, Pia. Ich bin ganz irritiert. Du hast immer eine junge Stimme. Tatsächlich. Ja, finde ich schon. Ja, ist früh am Morgen. ja. Der größte Fehler aus Pias Leben. Ja, also es hört sich hart an, aber es ist tatsächlich, dass ich ein Kind bekommen habe, war mein größter Fehler. Wann war das? Vor 18 Jahren. Das war der größte Fehler deines Lebens, dass du Mutter geworden bist? Genau. Warum war das dein größter Fehler? Weil das nicht mein Lebensplan war. Mein Lebensplan war Karriere im Beruf zu machen, erfolgreich zu sein und niemals Kinder zu bekommen. Und ich habe dann damals einen Mann kennengelernt, von dem ich nach ganz kurzer Zeit schwanger wurde, nach ein paar Monaten, und hatte kurz vorher auch eine recht schlechte Beziehung, und war jetzt im Grunde so, fühlte mich da aufgehoben und habe so das, also alle sagten mir auch, ja, endlich mal einer, der zuverlässig ist und so weiter. Ich merkte aber gleich so richtig passt das nicht, ja. Und wollte mich aber erstmal so drauf einlassen und es ging dann auch doch nach 2 Jahren schon schief. Und schwanger wurde ich nach ein paar Monaten. Und ich wollte es ihm erst nicht sagen, weil ich damals sagte, nee, also tendenziell war für mich klar, also das werde ich nicht kriegen. Ich konnte mir mich als Mutter einfach überhaupt nicht vorstellen. Aber er wollte es dann schon. Und er war ganz von den Socken und meinte, ganz toll, ganz toll. Mhm. Und auch um mich rum alle Leute, also ich habe es meiner Freundin erzählt, sofort, ja, später bereust du es vielleicht mal. Und das heißt, toll, das heißt, toll. Die ganze Schwangerschaft über, hast du schon den Widerwillen gespürt? Nein, also das nicht. Also ich fand das auf einmal, ich war so auf diesem Trip, ja, alle hatten mich so quasi darauf eingeschworen. Ach so. Schwanger sein ist doch ganz toll und Kind kriegen. Und ich fand das jetzt auch irgendwie spannend. Neuer Lebensabschnitt, was Neues irgendwie. Und mir war irgendwie gar nicht mehr klar, was das tatsächlich dann eben letztendlich auch bedeutet. Was hattest du denn bis zu diesem Zeitpunkt, als du schwanger wurdest, hattest du bis dahin beruflich gemacht? Über meinen Beruf möchte ich lieber nicht reden, weil ich war, ich sag mal, auf einem sehr guten Weg. Auf einem guten Weg. Und dieser Weg wurde natürlich durch die Schwangerschaft... Genau. Also ich habe auch kein Elternhaus oder irgendeinen Familienangehörigen, der sich auch mal hätte kümmern können. Also ich war nach der Trennung, die ja dann, wie gesagt, nach 2 Jahren war, ganz alleine. Alleinerziehende Mutter. Ja, und dann aber eben völlig isoliert, ohne Verwandtschaft, ohne mal Hilfe oder... Das heißt, da war mit weiter arbeiten gehen und Karriere machen nichts mehr. Da war überhaupt nichts mehr. Du konntest auch nicht später mehr einsteigen. Nein, gar nichts mehr. Und ich habe dann eben dadurch eben auch meine Sozialkontakte verloren und im Grunde genau das Leben geführt, was ich nie führen wollte. Und eben in doppelter Ausprägung. Also selbst mit Ehemann wäre es wahrscheinlich für mich nicht mein Leben gewesen. Aber dadurch, dass ich allein war, hatte ich jetzt quasi mein Leben nicht mehr komplett aufgegeben. Alles, was mir lieb und teuer war, einfach auch diese Freiheit, die mir so wichtig war. Und mit so einem kleinen Kind ist man ja auch total angekettet. Wir gehen nochmal ein Stück zurück. Also während der Schwangerschaft warst du dann auch mehr oder weniger in einer Euphorie und hast dich auf das Kind gefreut? Ja, mir war scheinbar nicht klar. Ja, genau. Ja. Mir war einfach nicht klar. Wie lange hat das dann gedauert, bis sich der Spieß dann umdrehte und oder die Stimmung umschlug? Sofort. Sofort, nachdem das Kind da war? Genau, sofort. Ich kriegte auch so eine Schwangerschaftsdepression. Also ich war sofort in der nächsten, ich hatte eine extrem schwere Entbindung. Ja. Und das kam vielleicht auch noch hinzu. Und am nächsten Tag hatte ich sofort so eine Depression. Also ich habe nur noch geweint. Und dann hatte ich auch noch das Pech, in Anführungsstrichen, so ein Schreikind zu bekommen. Ist das Kind ein Junge oder ein Mädchen? Ein Junge. Ein Junge. War also sehr extrem schwierig. So, und, das, wenn man als Mutter solche in solchen Gefühlsspannungen ist, dann nachdem die Geburt stattgefunden hatte, hat sich denn das nicht gegen das Kind gekehrt und hattest du keine Aggression auf das Kind? Also zeitweise hatte ich die schon. So, wenn das Kind mal wieder dauer geschrien hat, aber das kam mehr so, weil es eben auch so schwierig war. Wäre er vielleicht nicht so extrem schwierig gewesen und hätte vielleicht, also ich muss dazu sagen, ich habe also nach der Entbindung, ich habe mich dann 2-3 Wochen später mal gewogen, weil mir nichts mehr passte, es wurde alles zu weit. Ich habe also kurz danach, nach der Entbindung, 10 Kilo weniger als vor der Schwangerschaft gewogen, um mal zu zeigen, was das für ein Stress für mich war. Also ich habe wochenlang nichts gegessen, kaum was getrunken und keine Nacht mehr als 2 Stunden geschlafen, ja, und da hätte selbst vielleicht eine Mutter, die sich sehr auf ihr Kind gefreut hat und immer Kinder wollte, schon Probleme gehabt, ja. Konntest du denn dennoch mit dem kleinen Wurm liebevoll umgehen? Ja. Also ich, die Mutterliebe war trotzdem da. Also ja, das wollte ich gerade nochmal ein bisschen näher befragen. Auch wenn, auch als das Kind, also als der Junge dann älter wurde, da wurde dir ja immer klarer und bewusster, dieses Kind zerstört meinen Lebenstraum. Ja, genau. Aber dann hat man doch negative Gefühle. Ja, ich kann es auch ganz schwer erklären. Ich bin ein Mensch, ich schaffe es scheinbar extrem, mich zurückzustellen dann und zu funktionieren. Und ich kann mich dann an Kleinigkeiten auch freuen. Also im Alltag waren ja doch immer mal wieder schöne Momente oder ich hatte teilweise auch eine Beziehung. Aber du sagst und dann funktionieren. Hat man auch mit dem Kind viel unternommen und dann war ich auch stolz auf den Jungen. Also er ist auch extrem intelligent und ich bin super stolz auf ihn. Also ich bin so eine typische Löwenmutter, die wird für ihn durchs Feuer gehen. Aber das ist ein komischer Satz. Ich bin auch super stolz. Ja. Ich dachte am Anfang, gut, das haben vielleicht viele Frauen, die sagen, ah, Mann, jetzt bin ich schwanger und alles muss ich jetzt dran geben, an das ich geglaubt habe. Aber dann kehrt sich das bei den meistens um und sagen, das größte Glück meines Lebens ist dann doch dieses Kind und ich bin zufrieden. Das sagst du nicht. Bis heute nicht. Also ich versuche es so zu sehen, aber ich weiß, dass ich ohne ihn, man sagt ja immer, man weiß nicht, was sonst gekommen wäre, aber ich hätte nie ein Kind vermisst. Das weiß ich definitiv. Und ich habe auch mit ihm mal offen darüber gesprochen. Ich habe ihm auch mal gesagt, dass ich... Er weiß das. Ja, er weiß, dass ich darf das sagen, weil ich weiß, dass ich ihn über alles liebe. Also das weiß ich einfach. Kann man einen Menschen über alles lieben, der einem das Leben zerstört hat? Ja, offensichtlich ja. Ich wundere mich oder den Lebenstraum. Während ich es jetzt sage, wird mir klar, wie ambivalent das ist. Das ist völlig ambivalent. Aber es ist tatsächlich so. Ja, ich liebe ihn über alles. Könntest du herzlich... Weil er kann ja nichts für die Entscheidung. Ja, ich habe mich für ihn entschieden und ich bin so extrem stolz auf ihn. Ich finde ihn super toll. Aber ich gebe auch zu, er ist nach wie vor schwierig. Er ist wirklich ein extrem eigener Kopf. Und leider wird er auch seinem Vater immer ähnlicher. Je älter Kinder werden, desto mehr. Und es gab ja Gründe, warum ich mich von dem Vater damals getrennt habe. Oder vielleicht auch dir, denn du bist ja auch ein eigener Kopf. Genau. Also wir sind uns da sehr ähnlich und haben auch extrem politisch schwierige Diskussionen, gerade im Moment auch. Also wir haben uns sehr viel an den Köpfen und gehen uns auch viel aus dem Weg. Aber du hast ihm diesen wahnsinnigen Satz gesagt, ne? Ja. So wie du es mir gerade gesagt hast, dass er quasi deinen Lebenstraum zerstört hat, seine Existenz. Hat er nicht, das habe ich ja selber, ne? Ja, aber du hast es trotzdem so gesagt, ne? Aber er kann nichts dafür. Er kann dennoch hast du es ihm gesagt. Ja. Wie nahm er das denn auf? Ja, also ich habe ihm mal vor kurzem habe ich zu ihm gesagt, guck mal, dieses nervige Kind da, boah, das ist so schrecklich. Ich habe ihm dann irgendwie so auf diesem Weg gesagt, weil wir da so ein Kind gesehen haben, ich sag, Christoph krieg nie Kinder, und dann sagte er so, nee, will ich auch nicht. Und dann habe ich gesagt, tu mir das nicht an. Also ich sag, du weißt, mit kleinen Kindern habe ich es nicht so. Da kann ich dich dann leider nicht unterstützen. Ach, du willst nicht mal Oma werden? Nein, das heißt, du überträgst das jetzt auf ihn auch noch? Ich habe das dann so hart gelernt. Er meinte dann auch tatsächlich, also er kann das auch verstehen. Das muss damals wirklich hart für mich gewesen sein und so. Ich sag, ja, du warst extrem nervig, das weißt du ja auch. Und er gibt auch zu. Er kann sich auch an die Situation teilweise erinnern, wie extrem es teilweise mit ihm war. Ja, okay, aber dass du das durchgestanden hast, sagt er selber zu mir, es ist echt ein Wunder, ja. Okay, das sind ja zwei verschiedene Schuhe, dass er ein schwieriges, genau, extremes Kind war. Und er weiß doch, dass ich nie Kinder wollte. Und er sagt auch, er kann das auch verstehen. Wenn der junge Mann sich groß verliebt und vielleicht jetzt dann doch in ein paar Jahren eine Familie gründet, wie verhältst du dich, wenn es dann Enkelkinder gibt? Also sagen wir es mal so, so wie ich mich normalerweise einschätzen würde, würde ich sagen, ich habe damit nicht viel am Hut, aber ich sehe ja selber, was ich mit ihm so veranstaltet habe, dass ich ihn also trotzdem so geherzt habe und so liebe, ja. Also ich würde ja selbst für mich selber nicht mehr die Hand ins Feuer legen. Aber vom Typ her bin ich eben nicht Typ Mutter und auch nicht Typ Oma. Gestatte mir etwas zu sagen, etwas Kritisches. Ja. Also ich finde es erstmal sehr mutig, dass du das so sagst. Das kriegen Frauen, die das vielleicht so empfinden, trauen sich das eigentlich nicht zu sagen. Das finde ich sehr mutig und ich bin auch beruhigt, dass du den Jungen offensichtlich doch mit Liebe aufgezogen hast, wenn auch in einer gewissen Ambivalenz. Ja. Aber sollte der Junge sich für eine Familie entscheiden und da sind Enkelkinder, dann finde ich, musst du dich am Riemen reißen und über deinen Schatten springen. Finde ich schon. Was meinst du jetzt mit über deinen Schatten springen? Nur, dass du nett zu dem Enkelkind bist und, ja, und kümmerst auch um den Enkelkind. Das wäre ich, um Gottes Willen, so dem, oder so. Und dem Jungen, dass nicht mies redest. Nein, das würde ich niemals tun. Nein, völlig missverstanden. Ich bin halt, wie gesagt, nicht so Typ Oma. Ich würde mich wahrscheinlich, nehme ich an, nicht so, ich könnte halt nicht das machen, was Omas so in der Regel machen. Ja gut, das muss mit den Kindern da backen und machen und stundenlang da puzzeln und so. Das habe ich auch mit ihm nicht so gemacht. Ja, okay, da ist doch gar nichts gegen einzuwenden. Das meine ich. Also das weiß er auch. Aber er selber, genau. Wohnt der Sohn eigentlich noch bei dir im Haus? Ja, genau. Und alles, was der mal macht, werde ich auch unterstützen. Das weiß er auch. Der Punkt ist der, er weiß das, Gott sei Dank, alles. Ich weiß, dass er weiß, dass er hat ja auch nur mich. Und ich habe mich immer für ihn für alles eingesetzt. Wobei ich sagte, auch wenn du es alles so schön erklärt und eingeordnet hast, schwer ist das für den Jungen. Mit so einer Last zu leben, stelle ich mir schwierig vor. Also ja, ich habe ihm nie gesagt, dass ich ihn nicht wollte. Ich habe ihm gesagt, er war nie geplant. Und das ist ja die Wahrheit. Hast du ihm denn wenigstens auch mal gesagt, dass du ihn liebst? Das sage ich ihm ständig. Gut. Ja. Also das sage ich ihm wirklich ständig, also nicht jetzt übertrieben häufig, aber ich zwinge ihn quasi auch dazu, mich zu herzen. Ich überschütte ihn ja regelrecht mit Liebe und ich merke das auch im Alltag, deswegen ist er wahrscheinlich auch häufig sehr schwierig. Er hat ja nur mich als Blitzableiter und mir hat mal eine Psychologin vor Jahren gesagt, das ist ein gutes Zeichen, dass er teilweise auch sehr über die Stränge bei ihnen schlägt. Ja. Beim Vater, den er selten sieht, leider Gottes. Ich wünschte, es wäre mehr, aber der kümmert sich nicht groß um ihn. Pia, der kann das ja nicht. Ich habe gerade das Wort Tabu angesprochen, dass das so tabuisiert ist bei Frauen das oder bei Eltern, das zu sagen. Hast du das schon mal anderen Leuten so offen erzählt? Ich habe ja nicht sehr viele Kontakte, aber ja, die Kontakte, die ich habe, da habe ich wohl schon offen gesagt, dass das nie geplant war, dass ich auch nie Kinder wollte und dass ich jetzt auch so wirklich weiß, warum ich nie Kinder wollte. Es ist halt genauso hart, wie ich mir das damals auch immer vorgestellt habe. Und ich glaube auch, dass es ganz vielen Müttern so geht. Ja. Dass sie merken, meine Herren, das ist genau so schwierig, wie ich es mir gedacht habe. Reagieren die Leute entsetzt, wenn du das sagst? Nö, also ich glaube, dass viele auch merken, weil ich bin ja nun mal eine Vollzeitmutter und kümmere mich extrem. Die merken ja, dem Jungen fehlt an nichts und auch nicht an Liebe. Also ich Liebe. Ich bin ja trotzdem eine liebevolle Mutter, also auch wenn es schwer ist zu verstehen. Ich merke während ich es erzähle, merke ich selber, wie schwer das ist zu verstehen. Aber es ist genauso, wie ich sage. Ja? Liebe Pia, ich danke dir für den Anruf und danke dir wirklich für deine große Offenheit. Ja. Und danke dir fürs Zuhören und deine letzte Sendung ist an meinem Geburtstag. Ach guck, dann bist du auch eine Schütze. Genau. Ja, ich auch. Und ich bin sehr traurig darüber, muss ich sagen, aber naja, es soll dir gegönnt sein. Schönen Gruß an deinen Sohn. Ja, danke, das richte ich morgen aus. Super, tschüss Pia, alles Gute, ciao. Und ich bin verbunden mit der Ingrid, die ist 76. Guten Morgen, Ingrid. Guten Morgen. Ich freue mich, dass du da bist, Ingrid. Ja, ich freue mich auch und danke dir, dass du noch ein paar Ohren für mich hast. Ja, sehr gerne. Der größte Fehler deines Lebens, Ingrid. Mein größter Fehler meines Lebens war, ich zugegeben, die Adoption zugegeben oder beglaube ich zu haben, ihn wegzugeben zur Adoption. Du hast ein Kind weggegeben, einen Sohn. Ja, einen Sohn. Wie alt war der Sohn damals? Der Sohn war so anderthalb, zwei. Ach, er hatte so lange schon bei dir gelebt? Ich war vorher im Mutterkindheim im Wehreheim in Stuttgart. Ja. weil da waren so verschiedene Sachen noch zu richten. Ich kam ja aus der DDR, ich hatte nichts. Mhm. Und wir hatten dann ein Lager, wo die Fabrikarbeiter Mädchen aufnahmen aus der DDR, die dort arbeiteten, mhm. in Schwabenland unten, mhm. in Ehingen, Tuttlingen-Wunderkingen dort unten. Und dort musste ich von einem Ort zum anderen arbeiten gehen. Mhm. Und da hat mich jemand überfallen. Und dieser junge Mann war schon lange verlobt in Amerika. Der war zum Besuch da und war auch natürlich nicht gewillt, mich zu heiraten. Und diese Eltern hatten mich dann zwar mal eingeladen. Moment, wahrscheinlich, langsam, überfallen. Du bist vergewaltigt worden? Ich bin vergewaltigt worden. Ach so, und das Kind... Ich hatte dann alles dabei, meinen Schlüssel vergessen, musste durchs Fenster klettern, anschließen. Okay, das ist durch die Vergewaltigung entstanden, dass du später dann zur Adoption freigegeben hast. Ja. Nochmal die Frage, diese anderthalb Jahre, das habe ich jetzt nicht verstanden, habt ihr da zusammengelebt, du und das Kind? Ich war im Wehrerheim in Stuttgart. Mit dem Kind zusammen? Mit dem Kind. Ah ja. Mhm. Ich kann mich auch mit der Zeit irren, dass es nur ein Jahr war. Kommt mir nämlich auch lang vor, diese anderthalb Jahre. Wie kam es denn dann, dass es zu der Adoption kam? Das kam dadurch, dass ich ja kein Zuhause hatte und das Jugendamt zu mir sagte, es wäre da ein Ehepaar, so wie ich das rausbekam, also so im bisschen hintenrum, dass es aus Amerika war. Mhm. Und wir hatten ja damals noch viele Besatzer hier drin. Und wenn ich das nicht bezahlen könnte, dieses Kind muss ja auch ernährt werden und gekleidet und so weiter. Ich hatte ja niemanden. Mhm. Ich hatte ja keine Wohnung, kein Nix. Und dann habe ich unterschrieben. Da ist das Kind an ein amerikanisches Ehepaar vermittelt worden. Das ist eben das, was ich nicht ganz genau weiß. Und ich habe es auch nie überprüft, weil ich dachte, das Kind ist jetzt in guten Händen. Du weißt gar nicht, ob es in Amerika lebt oder in Deutschland. Oder in Deutschland, und weiß der, ich nicht. Und der Vergewaltiger, war das ein Amerikaner? Nein, das war ein Deutscher, der hier war zu Besuch bei seiner Schwester, die auch ein Kind hatte und auch heiraten wollte. Und zu dieser Hochzeit war er hier. Jetzt ist das ja sehr oft bei Frauen, die vergewaltigt wurden und dadurch schwanger geworden sind, sehr schwer, das Kind zu akzeptieren. Du hast immerhin ein Jahr mit dem Kind zusammengelebt. Welche Bindung, welches Verhältnis hattest du zu dem Kind? Ich hatte eine große Bindung, weil ich ja niemand hatte. Und es war ja für mich, war das ja, diese Nabelschnur reißt ja nie ab im Leben. Mhm. Und für mich war das also, ich hatte zwar nichts, aber die ganze Liebe konnte ich ihm geben. Da ich aber bei einer ganz alten Frau lebte, die auch für mich kein Zimmer hätte oder mich aufnehmen konnte mit dem Kind, kam ich dann also zur Entbindung, kam ich dann erstmal nach Tübingen in die Klinik. Ist ja so eine große Klinik dort. Also man hat dich, du warst, ich höre das heraus, sehr hilflos in der Zeit und du wusstest gar nicht. Ich war sehr hilflos. Ich stand praktisch, ich kam von der DDR, hatte nicht viel und du hast dann dein ganzes Leben lang bereut, dass du dieses Kind zur Adoption freigegeben hast. Ja, vor allen Dingen, weil ich keine eigenen Kinder mehr bekam. Warum nicht? Ich hatte danach noch eine Fehlgeburt und dann war aus, Ende. Die Schwester habe ich nicht, Neffen habe ich nicht. Mhm. Und so kam es, dass ich, und immer wieder habe ich mit mir gekämpft. Es gab ja jetzt auch im Fernsehen diese Sendung zum Suchen, ne? Mhm. Aber ich möchte das nicht, weil er hat sein Leben gestaltet und ich weiß nicht, ob es ihm dann recht wäre. Und ich bin nie richtig reich geworden, ich bin eine alte Dame. Was ist aus dir geworden dann danach? Was hast du so gemacht in deinem Leben? Oh, ich habe dann sehr ereignisreich. Nachdem der Junge weg war und ich dann keinen mehr hatte zum Klammern, dann bin ich erstmal in Stuttgart in den Ruinen gelandet, konnte mich morgens am Hauptbahnhof immer waschen. Damals war das ja noch anders. Und von da aus bin ich mit einem LKW-Fahrer hier nach Lüdenscheid gekommen. Mhm. Und dort habe ich in eine Bahnhofsgaststätte kellnern können. Mhm. Und hier bin ich auch rumgeflogen praktisch. Und schlechte Partner gehabt, zwei Stück, die mich sehr geschlagen haben. Bis ich diesen Partner traf, mit dem bin ich jetzt 30 Jahre zusammen. Und das Gott sei Dank, ich bin 70, also wie gesagt. Ja. Aber ich könnte mir vorstellen, dass du tausendmal in deinem Leben darüber nachgedacht hast, was ist aus dem Jungen geworden? Ja, auf jeden Fall. Wie lebt er, wo lebt er, hat er Kinder, bist du Oma? Auf jeden Fall. All die Fragen, die man sich so stellt. Es wird sich sehr schlecht sterben. Aber das ist so, dass man nicht in fremde Leben eingreifen soll. Denn man weiß nicht, vielleicht macht man ihn nur unglücklich. Oder ich habe oft überlegt, ob er wohl ob er es vielleicht braver geworden ist. Oder ob er was geworden ist? Ein braver Mann. Ein braver Mann, ja. Oder ob er es schon mal versucht hat, dich zu finden. Weiß man nicht. Glaube ich nicht. Ich bin viel zu viel rumgewandert. Ja. Ich war so heimatlos, mich kann man schlecht finden. Liebe Ingrid, jetzt ist die Sendung gleich vorbei, aber wir haben auf jeden Fall über dich sprechen können. Ja. Danke auch für deine Offenheit, dass du uns das Intime aus deinem Leben erzählt hast. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Und ich danke dir für all die Bärchen, die du gehabt hast, für all die Menschen, die dich brauchten. Sehr nett von dir. Auf Wiederhören. Auf Tschüss. Wiederhören. In der Technik, Martin Dannhauser. Morgen sind wir wieder da. Bis dahin. Schlaf gut. Tschüss.